Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 7. Juli 93. Meinen herzlichen Glückwunsch zu deiner Beruhigung über Lottchens Gesundheit und zu der frohen Aussicht, die sich für euch beide eröffnet. Der Schriftsteller sollte vielleicht, wie der Soldat, weder Ehemann noch Vater sein, aber wehe dem, der sich auf die Schriftstellerexistenz einschränken wollte. In jüngeren Jahren ist es möglich, bloß für die Kunst zu leben. Aber wenn die Momente der Begeisterung seltener werden und unsere Tätigkeit sich mehr auf Geschäfte des Fleißes, des Scharfsinnes, des Geschmacks einschränkt, da wird das Bedürfnis dringender, sich als den Mittelpunkt eines glücklichen häuslichen Zirkels zu sehen und in der Freude der Wesen, die uns angehören, sich eine neue Quelle von Genuss zu eröffnen. Dein vorletzter Brief hat mich traurig gemacht. Ich begriff die Notwendigkeit wohl, unsere Zusammenkunft zu beschleunigen, aber auf meiner Seite sehe ich nur im Geringsten nicht, wie ich es möglich machen kann. Urteile selbst. Vor ungefähr 8 Wochen gehe ich zum Appellationsgerichtspräsidenten und bitte um einen Monat Urlaub. Damals war mir die Zeit gleichgültig, und weil dies Zurückkunft aus Karlsbad sich verziehen konnte, so hatte ich Ursache, den Julius nicht zu wählen. Der Präsident schlug mir selbst den August vor, weil er im Julius schon dem A-Rat Heidenreich Urlaub gegeben hätte. Wir werden eins darüber. Jetzt geschieht die Umwechselung bei den Senaten. Ich komme in den 2. Senat, wo dieser Heidenreich ist. Eben dieser Senat hat noch einen Kranken, der vielleicht nie wieder ins Kollegium kommt. Also sind außer mir nur noch 3 bürgerliche Räte da. Dazu kommt, dass wegen einer neuen Einrichtung das Referieren jetzt öfter herumkommt. Wir hatten nämlich sonst einmal wöchentlich Plenum, wo der Turnus zum Referieren durch beide Senate geht. Jetzt fehlt es an Sachen zum Plenum, und wir referieren alle 3 Sessionstage in den Senaten. Ich kann also jetzt schlechterdings nicht verreisen, ehe Heidenreich wiederkommt. Nicht nur der Präsident, sondern meine Kollegen, mit denen ich es so nicht verderben kann, ohne mir meine Existenz auf lange Zeit zu verbittern, haben fest auf mich gerechnet. Auch liegt in der Abreise zu so einer Zeit eine auffallende Unschicklichkeit. Ich habe dir dies alles detailliert, um dich ganz zu überzeugen, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich deinen Wunsch nicht erfüllen kann. Dir kann ich nicht zumuten, deine Reise aufzuschieben, weil die Niederkunft Lottchens herannaht. Also werden wir wohl von dieser Hoffnung Abschied nehmen müssen. Lass uns einander nicht weich machen. Wir sehen uns gewiss im künftigen Jahre. Deine jetzige Gesundheit gibt mir die schönsten Aussichten. Der Aufenthalt in deinem Vaterlande wird dir gewiss wohltun. Dein Lottchen wird unter der Pflege deiner Familie sich ganz wieder erholen, und auch für das kleine Wesen, das dir sein Dasein verdankt, wirst du weniger ängstlich zu sorgen haben, wenn die Erfahrung deiner Mutter dir beistehen kann. Das Geld, das du mir geschickt hast, kommt mir jetzt sehr gelegen, sobald es dir nicht schwer wird, es gerade jetzt zu entbehren. Ich ziehe auf Michael in ein anderes Logis, wo mir die erste Einrichtung freilich einige Kosten machen wird. Es ist auf dem freien Platze beim japanischen Palais, dem Weißen Tore gegenüber. Ich habe fast ein ganzes Haus und viel Bequemlichkeit, so dass du besser logiert sein wirst, wenn du wieder zu uns kommst. Zwei Treppen hoch, wo ich allein wohne, ist auch eine schöne Aussicht über den Wall nach Neudorf, längs der Elbe hin. Der Unterschied des Preises ist nicht beträchtlich. D. ist aus Karlsbad zurück und die Herzogin jetzt hier bis auf den Dienstag. Alsdann ziehen wir wieder auf den Weinberg, wo M., die jetzt auch oft kränkelt, eine Kur brauchen soll. Die Kinder sind gesund und ich auch. Mein Karl würde dir viel Freude machen. Man gibt mir Schuld, dass ich den Jungen vorziehe. Wahr ist's, dass ich mich mit ihm mehr beschäftigen kann, als ich's mit Emma tun konnte. Dein K.